Gibt's eine Alternative für Kaltakquise? Ja, die Heißakquise. Wie das geht, erzähle ich dir in dieser Folge, damit du per sofort deine Neukundengewinnung massiv steigern kannst. Der gute Geist deines Unternehmens. Willkommen zum Podcast. Du erfährst hier kostenlos, warum ein guter Geist für ein außergewöhnlich erfolgreiches Unternehmen unabdingbar ist. Also für alle, die den normalen Weg verlassen möchten und einen optimalen Weg einschlagen wollen. Termine, Termine und nochmals Termine. So oder ähnlich ist es in den meisten Unternehmen gang und gäbe. Die Verkäufer werden entweder zu Verkaufsterminen geschickt oder müssen sich selbst um welche kümmern. Es gilt oft Masse vor Klasse. Dazu werden nicht selten Adressen bei Brokern eingekauft. Also die klassische Kaltakquisen der alten Schule. Bei 10 Terminen soll dann mindestens ein Abschluss erzielt werden, sagte mir jüngst jemand aus der Haustechnikbranche. Wenn es aber andererseits eine Heißakquise gäbe, bei der auf 5 Besuche ein Auftrag raussprenge, wäre das nicht viel effizienter? Was wir unter Heißakquise verstehen, zeige ich dir in diesem Kapitel. Doch nur mit einer neuartigen Form von Akquise ist es noch nicht getan, denn dann fängt der richtige Verkauf erst an. Wie deine Verkäufer den Kunden selbst kaufen lassen, schauen wir im Anschluss an die Heißakquise an. Heißakquise ist Aktion vor Reaktion. Bei einem Tipp handelt man reaktiv, was leider nicht wirklich messbar und planbar ist. Die Lösung heißt strategisches Empfehlungsmarketing. Dafür gibt es zum Glück Spezialisten. Hier gebe ich dir eine Zusammenfassung davon, wie das geht. Einerseits binden wir hierfür unsere Kunden ein, andererseits nutzen wir sogenannte Empfehlungspartner. Zuerst zu den Kunden. Sobald wir intensiv mit ihnen arbeiten und die Kunden vom Nutzen, den wir stiften, begeistert sind, machen wir Folgendes. Wir fragen nach, ob es nicht toll wäre, wenn 3 weitere Kontakte aus seinem Netzwerk ebenfalls von diesem Nutzen profitieren würden. Meist werden sofort 3 Namen genannt. Doch Achtung, wir reden hier über heiß und nicht über warm. Also rufst nicht du diese 3 an, sondern bittest deinen Kunden darum. Wenn er sich wirklich dafür engagieren möchte, dass auch seine Kontakte profitieren, wird er es gerne selbst machen. Vorausgesetzt wird natürlich, dass der Nutzen, den du bietest, groß genug ist. Auf der anderen Seite bauen wir sogenannte Empfehlungspartner auf. Das sind Menschen, die unseren Nutzen sehr gut kennen und wissen, welche Zielgruppe wir ansprechen. Diese Empfehlungspartner kennen wir selbst wiederum sehr gut und deren Zielgruppe ebenfalls. Das heißt, sie haben Zugang zu unseren potenziellen Kunden und umgekehrt. Solch ein Empfehlungspartner genießt das Vertrauen von passenden neuen Kunden für uns und umgekehrt ebenso. Achtung! Beide Unternehmen müssen Nutzen stiften und ihr Wort halten. Ansonsten hat es sich mit dem Vertrauen schnell erledigt und mit dem Empfehlungspartner ebenso. Mit diesem Empfehlungspartner tauschst du dich nun wöchentlich kurz aus, um die jeweiligen Agenda und Wochen gemeinsam zu checken. Dein Empfehlungspartner, und natürlich auch umgekehrt, macht sich nun zu seinen Terminen Notizen, um dich aktiv ins Spiel zu bringen. Aber nicht im Stil von «Du musst unbedingt Müller anrufen», sondern nachfragen, wie es bei ihm im Bereich X läuft. Das ist der Bereich, in dem dein Empfehlungspartner Lösungen und Nutzen stiftet. Falls er tatsächlich in diesem Bereich ein Bedürfnis hat, fragst du ihn, was es für ihn bedeuten würde, wenn dieses Problem gelöst wäre. Damit versetzt du ihn in eine Art Traumzustand. Dann sagst du ihm, dass dein Kollege Meier genau dazu Lösungen hat und fragst, ob er ihn kontaktieren solle. In den meisten Fällen wird dein Gegenüber sehr gerne sagen und freut sich auf den Anruf. Was man bei Kaltakquise nicht gerade behaupten kann. Den Kunden nun selbst kaufen lassen heißt, dass wir uns intensiv mit ihm beschäftigen müssen. Wir müssen seine Probleme und Wünsche finden. Können wir diese befriedigen? Falls ja, sehr gut. Nun werden wir zum Problemlöser. Dies ist ein weiterer Unterschied zum normalen Verkäufer. Der optimale Verkäufer hat vor allem drei Eigenschaften. Er ist optimistisch, menschlich und geht strategisch vor. Solche Verkäufer sind lernfähig und gewinnen mit jedem Kunden neue Erkenntnisse. Sie sehen das Gute im Menschen und können eine schnelle und vertrauensvolle Verbindung herstellen. Sie lassen sich gerne coachen und wollen den Kunden jeden Tag noch bessere Lösungen bieten. Sie fragen bei den Kunden so lange nach, bis sie ihn genau verstehen und wissen, wo der Schuh drückt. Und dann, das ist ganz wichtig, übernehmen sie die Kontrolle. Sie beraten strategisch, wie der Kunde mehr Lebensqualität erlangt. Wichtig ist, dass du beim Kunden zum Kern seines Schmerzes vordringst. Diesen solltest du sogar gezielt nachfragen, denn erst wenn der Kunde den Schmerz bestätigt, bist du auf dem richtigen Weg. Dann frag weiter, was es für ihn bedeuten würde, wenn er dieses Problem gelöst hätte. Und es geht hier nicht um irgendwelche Verkaufstricks, sondern darum, dass du dem Kunden klar machen kannst, was er verpasst, wenn er nicht bei dir kauft. Nun kannst du mögliche Ideen und Lösungsansätze präsentieren und ihn dazu immer wieder abholen und fragen, ob er sich das so vorstellen könne. Nun kann es gut sein, dass eine Stunde vorbei ist und du ihm etwas anderes anbieten kannst, als er noch vor einer Stunde angefragt hat. Zu diesem Zeitpunkt solltest du ruhig sein. Er braucht nun Zeit. Es gilt nicht abzuschweifen. Denn wenn du alles richtig gemacht hast und weniger als der Kunde gesprochen hast, kannst du nun eine gute Lösung anbieten, die der Kunde will. Er wird dich fragen, ob du das so für ihn lösen kannst. Sicher wird er auch nach Terminen fragen und wie hoch die Kosten sind, aber du bist so in einer stärkeren Position, weil du ihm damit das Leben erleichterst. Das ist für ihn hochattraktiv. Mittels Heißakquise steigerst du die Anzahl deiner Abschlüsse massiv und machst dich zu einem vertrauenswürdigen Lösungsanbieter. Zum Schluss noch ein sehr wertvoller Tipp. Falls der Kunde zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bei dir kaufen kann oder will, sagst du ihm Folgendes. Das geht in Ordnung, denn heute dürfen sie auch nicht kaufen. Aber wenn sie bereit sind, an was würde ich das merken? Damit verblüffst du ihn und löst eine Gegenreaktion aus. Er wird dir darum gerne sagen, was noch fehlt oder wann er bereit ist. Dann kannst du dich wieder bei ihm melden. Du siehst, wir sind strategisch vorgegangen, Schritt für Schritt. Vom Ersttermin bis zum Abschluss. So konnten wir uns als Lösungsanbieter positionieren und haben den Kunden dazu gebracht, dass er bei uns kaufen will, früher oder später. Du hörtest einen kostenlosen Podcast aus dem Buch «Der gute Geist deines Unternehmens». Hat es dich inspiriert, deinen guten Geist deines Unternehmens zu aktivieren? Willst du dein Unternehmen von normal zu optimal entwickeln? In meinem Buch, welches auch als Hörbuch erhältlich ist, findest du 52 erfrischende und sofort umsetzbare Kapitel für dein Unternehmen. Und das Beste? Aktiviere nun die aus dem Podcast gewonnenen Impulse direkt in dein Unternehmen dank kostenlosen Checklisten und Arbeitsblättern unter www.brunoarecker.com.